Kletterer, bin Rapper, einfach so drauf los. Ohne jegliches Charakter, ich betone alles falsch und man kann ich nicht verstehen. Und ich hab über 50 Battles und mich nie weiterentwickelt. Ey Dex, mach dich mal locker, ey. Was ist los? Ey, okay. Dein Tag ist erst perfekt, wenn du über mich reden kannst. Wie willst du mich battlen, wenn du nicht mal richtig reden kannst? Ey, deine Aussprache ist feucht wie deine Mama. Kid, bevor du rappst, solltest du erstmal Deutsch lernen, du Bastard. Ich mach Rap für die Killers und Gangsters und komm in deiner Hometown im silbernen Benz an. Du rennst dann, doch ich pack dich am Hemdkragen. Die Hälfte deiner Runde hört sich an wie eine Fremdsprache. Kid, wenn du nochmal übers Nike lästerst, stopfe ich dich voller Kugeln, als wärst du ein Eisbecher. Und das Beste ist ja, dass du meine Stimme kritisierst. Hast du dich mal angehört, Kid? Du klingst wie ich mit vier und cuttest mehr als Friseurinnen. Ey, tiefe Männern, weißt du auch, dass ich der König bin, Killer. Deine Mama macht Oralverkehr. Bei mir, sie ist wet wie eine Bootsfahrerwerft, ey. Mein Gesicht sieht aus wie ein Streuselkuchen. Dein Gesicht sieht aus wie der Euter einer Kuh. Und irgendwie hörst du dich auch an wie eine Kuh, Nigga.